Herzlich willkommen zur ersten Chaosbude. Ich bin Mike und ich nehme meinen ersten Podcast auf. Ja, ich bin ein bisschen nervös, da ich jetzt schon seit 25 Minuten versuche, hier irgendwas aufzunehmen und die ganze Zeit in dieses Mikrofon spreche, wirr rede und nicht so richtig weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Die Sache ist, ich möchte gerne einen eigenen Podcast aufnehmen, in dem ich mit euch rede. Es gab ja mal die Sendung von Holgi, der die Ferngespräche hieß, in der sich jeder melden konnte, ihm sagen konnte, worüber er sprechen wollte, und dann hat man miteinander gesprochen. Das würde ich auch gerne machen. Ja. Also ihr braucht euch eigentlich nur bei mir melden unter podcast@chaosbude.com. Schreibt mir, worüber ihr reden wollt. Schreibt mir euren Namen, wie ich euch erreichen kann. Und dann schauen wir mal weiter. Dann, ich hätte eigentlich auch Lust, was aufzunehmen. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Naja gut, ein bisschen kurz auch jetzt geworden, der erste Chaos-Cast. Ich haspel, raspel rum. Aber ich habe keine Lust, die Aufnahme jetzt neu zu starten. Das Problem ist einfach, in die Leere zu sprechen, einfach mit niemandem zu sprechen, ist doch sehr, sehr schwer, weil antwortet einem keiner. Und der Monitor leuchtet einem auch nur ins Gesicht. Also, wenn ihr Lust habt, mit mir zu sprechen, schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast@chaosbude.com. Ich werde mich dann einfach bei euch melden. Haut da rein. Das war mein erster Versuch. Nicht so doll haten. Tschüss. Ah.